Leute, was auch geschieht, ich bleibe bei dir. Mein Herz hat jeden Moment nur für dich geschlagen, will dir sagen, du gehörst zu mir. Und was auch geschieht, ich bleibe bei dir. Heute habe ich das Glück gefunden, heute kam die Liebe zu mir.